WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht, heute am Montag. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Thomas und Thomas ist 37. Guten Morgen, Thomas. Hallo? Thomas schweigt. So starten wir gerne in die neue Woche. Hallo, Thomas? Thomas ist in der Leitung, aber er hört mich nicht. Oder kann mich nicht hören. Oder will mich nicht hören. Was auch immer. Ja, dann versuchen wir es mit Rosemarie. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dich höre ich, das ist schön. Das freut mich. Hallo Rosemarie. Hallo Domian. Weswegen rufst du an? Ich hatte dir eine E-Mail geschrieben, weil du am 22.10.2014 mit meiner sterbenden Freundin telefoniert hast. Und ich hatte dich gefragt, ob es dich interessiert, wie die ganze Sache dann oder was nach dem Sterben meiner Freundin passiert ist. Mhm. Erzählst du vielleicht auch nochmal für die Leute, die sich nicht so genau erinnern können, ein paar Sachen aus dem Leben deiner Freundin? Also meine Freundin ist mit 46 Jahren an Plattenepithelkrebs erkrankt und hat die ganzen Monate über sehr gehofft, dass man ihr helfen kann durch Chemotherapien, durch Bestrahlungen. Hat aber leider alles nicht geklappt. Ich bin 32 Jahre mit ihr befreundet gewesen und wir waren wie beste Freunde, wir haben jeden Mist zusammen gemacht und ich habe sie dann in den letzten Monaten begleitet. Also wir waren eh jeden Tag zusammen, aber gerade in den letzten Monaten bin ich ihr dann nicht mehr von der Seite gewichen und sie hat die letzten 6 Wochen in einem Hospiz gelebt. Nachdem ich mit ihr gesprochen habe, ja. Wie lange hat sie dann noch gelebt? Du hast am 22.10. mit ihr gesprochen und am 13.11. ist sie gestorben. Mhm. Also 21 Tage. Mhm. Ja. Ich erinnere mich, als wir miteinander gesprochen haben, dass sie da noch, zumindest was man so hören konnte, noch relativ stabil war. Sie war stabil, sie war kopfklar bis 4 Tage vor ihrem Tod. Wirklich kopfklar. Sie hat sogar noch ihr Online-Banking selber gemacht. Sie hat Sachen selber geregelt. Sie hat sich von Arbeitskollegen am Telefon verabschiedet. Also sie war wirklich bis 4 Tage vorher kopfklar. Mhm. Was ich nicht mehr in Erinnerung habe, hatte sie Familie? Sie hatte eine Schwester und einen Bruder. Mhm. Aber keine Kinder? Nein, sie war nie verheiratet und sie hatte keine Kinder. Meine Kinder waren ihr sehr ans Herz gewachsen, waren ihr sehr, sehr nah. Und wie gesagt, wir waren so ihre ausgesuchte Ersatzfamilie. Jetzt möchtest du mir noch Sachen erzählen, die nach dem Tod geschehen sind? Genau. Also die Familie war sehr böse mit mir. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es eine Eifersucht, ob es eine Wut oder sowas war. Sie ist am 13.11. abends um 10:08 gestorben. Ich habe gefragt, wie wir das mit der Beerdigung machen können. Ich hatte 3 Tage vorher mit einem Beerdigungsinstitut gesprochen, weil ich ja wusste, wie meine Freundin das haben wollte. Der hat mir das auch alles ganz brav erklärt und zum Schluss fragte er, in welchem Verhältnis stehen sie zu ihr? Und da habe ich gesagt, ja, wir sind befreundet. Und da hat er gesagt, wenn sie nicht mit ihr verwandt sind, dürfen sie die Beerdigung nicht beauftragen. Mhm. Das nennt sich das Recht der Totenfürsorge. Damit war ich raus aus der Nummer. Ich hatte das dem Bruder gesagt, ich hatte ihn informiert. Kleine Bitte, Rosemarie, wenn du den Hörer etwas anders halten könntest, ja, okay, wäre das, glaube ich, hilfreicher. Habe ich jetzt. Besser? Ja, erzähl mal weiter. Okay, also wie gesagt, ich durfte es nicht tun. Ich hatte den Bruder informiert, dass ich es nicht machen darf und dass es von der Familie ausgehen soll. Und als es dann am Abend in dem Hospiz, als sie dann gestorben ist, habe ich es nochmal gesagt, dass ich diese Beerdigung nicht beauftragen darf. Daraufhin schrie mich die Schwester mehrfach vor Zeugen an. Ich dürfte das doch. Und ich dann immer wieder, nein, ich darf es nicht. Und mir wurde es nachher zu bunt. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Daraufhin haben sie sich geweigert, diese Beerdigung ausführen zu lassen, sodass es dazu kommen musste, dass das Hospiz das Ordnungsamt informiert hat und meine Freundin wurde halb anonym beerdigt. Sie wurde was? Halb anonym bestattet. Halb anonym bestattet. Was heißt halb anonym? Es gibt irgendwo ein Grab und man weiß wohl, wo das ist. Das ist wohl dieses halb anonym. Es ist aber nichts, dass da ein Grabstein oder sowas, wie man das vom normalen Grab kennt. Das ist wahrscheinlich die billigste Form der Bestattung. Richtig, genau. Ja. Das ist das, was das Ordnungsamt dann macht. Was mich wundert, Rosemarie, wo ihr so ein enges Verhältnis hattet. Wieso hat deine Freundin das nicht vorher geregelt oder das sogar schriftlich? Hat sie alles. Es war alles geregelt. Ich hatte seit Jahren eine Patientenverfügung. Ich hatte seit Jahren eine Generalvermacht. Aber wir haben beide nicht gewusst, dass wir dafür oder dass ich dafür eine Berechtigung habe. Ach so. Wir haben es nicht gewusst. Insofern ist dein Anruf eine wichtige Information für potenziell auch bei anders Betroffenen. Eine Freundin, ein Freund darf es nicht tun, wenn er nicht eine ganz besondere Vollmacht dafür hat. Und diese Vollmacht hatte ich nicht. Und der Schwerstkranke muss, wenn er den Freund beauftragen will, muss diese Vollmacht vorher ausfüllen. Genau. Oder vielleicht reicht sogar eine handschriftlich verfügte Vollmacht, ähnlich wie ein Testament, dass man das so geregelt haben möchte. Also ich glaube, selbst ein Testament reicht nicht, weil ich ein Testament hatte. Aber also da stand das nicht drin. Da stand nur drin, dass ich ja wüsste, wie sie das alles gerne haben möchte und dass ich das schon so in ihrem Sinne machen werde. Na gut, das ist schwammig formuliert. Hätte drin stehen müssen, dass du es machen sollst. Richtig, genau. Das nennt sich also wirklich das Recht der das Recht der Totenfürsorge. Und wie gesagt, dieses Recht hatte ich nicht. Und deshalb ist es dann halt zu dieser Ordnungsamtbestattung gekommen. Warum hat die Familie, sprich die Schwester, sich so gesträubt? Ich denke mal, es ging da um die Kosten, wobei ich von vornherein gesagt habe, ich werde diese Kosten tragen. Aber ich weiß nicht, ob sie in dem Moment das so nicht mitbekommen hat oder nicht mitbekommen wollte. Ich weiß es nicht, kann es nicht erklären. Aber auch eine halb anonyme Beerdigung kostet etwas. Wer hat diese Kosten jetzt getragen? Also meine letzten Informationen waren, dass das erstmal die Stadt trägt und sich dann das Geld aber von den Geschwistern zurückholt. Na, also mir wurde auch nicht gesagt, wo sie begraben wurde. Also das hat man mir alles verweigert. Ich habe mehrfach beim Bestattungsinstitut angerufen, nachdem mir dann die vom Hospiz gesagt haben, wer die Bestattung vorgenommen hat. Wir haben kurz vor Ostern das Grab gefunden, haben es schön gemacht mit einer schönen Eule und ach, richtig schön. Und es war eine Woche später alles weg. Wie weg? Wer hat es weggemacht? Ich weiß es nicht. Es war einfach nicht mehr da. Es war alles weg. Aber du hast jetzt zumindest den Ort und weißt, wenn du irgendwo hingehen möchtest, kannst du da hingehen, wenn dort auch kein Grabstein und nichts steht. Aber du weißt den Ort, wo sie beerdigt wurde. Ja, den weiß ich heute. Richtig. Nun ist das ja, ich meine, die ganze Geschichte, die ganze Krankheitsgeschichte war schon sehr schlimm und sehr traurig von deiner Freundin. Ja. Und jetzt hat es auch noch so ein Ende genommen. Das ist ja sehr schmerzhaft. Ja, ich erzähle das auch nur, um einfach mal zu zeigen, wie undankbar auch wirklich Menschen sein können. Ne? Also das beziehst du jetzt auf die Verwandtschaft. Ja, klar. Ja, wie gesagt, das Ende vom Lied ist, ich bin verklagt. Zum 1.2. Soll ich mich vor einem Gericht äußern. Du bist verklagt? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil man mir vorhält, ich hätte über einige Monate hinweg Gelder von dem Konto meiner Freundin geholt und das für mich verbraucht. Ach so, und dahinter steckt die Familie. Ja, ja. Das heißt, das Ganze ist immer noch nicht beendet. Das läuft. Nein, das ist noch nicht. Das ist beschäftigt nicht dich immer noch und ja, immer natürlich noch. Das ist sehr schlimm und sehr traurig. Richtig. Das man, heißt, kommt, das, man kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Ne? Man kommt nicht zur Ruhe, man kommt nicht zum Trauern. Richtig. Mhm. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall für den Anruf, Rosemarie, einmal, dass du uns erzählt hast von dem weiteren Verlauf der Geschichte der Anruferin, aber eben auch, was diese Informationen anbelangt. Das heißt, wenn man da Vorsorge treffen will, muss man wirklich klare Vorsorge treffen und genau, das schriftlich festlegen, ganz eindeutig, damit es dann keine Streitigkeiten gibt im Falle des Todes. Am besten sogar noch selbst vorher mit dem Bestattungsinstitut gesprochen haben, denke ich. Mhm. Ja. Ich hoffe, dass du aus dieser gerichtlichen Sache da gut rauskommst. Ja, das wünsche ich mir auch sehr. Vielen Dank für deinen Anruf nochmals. Ich danke für dein offenes Ohr. Und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ein weiterer Versuch mit Thomas von gerade. Hallo Thomas. Hallo Domian. Jetzt höre ich dich. Was war los gerade? Ja, auf einmal war der Empfang weg. Ich weiß nicht wieso. Ah, verstehe. Gut. So, nun hören wir uns gut. Ja, ich hab angerufen und zwar geht es darum, ich bin in der Kirche, sag ich mal, aufgewachsen, bin da auch getauft worden und habe meine leiblichen Eltern, sag ich mal, erst mit 14 kennengelernt, sodass ich meinen Vater gerade mal 4 Jahre kannte und der dann verstorben ist in einem Zirkus, zu dem ich gekommen bin. Und ich habe immer so, Moment, sag ich mal, so, das ist jetzt ein bisschen viel. Du bist in der Kirche aufgewachsen, hast du gerade gesagt? In der Kirche? Genau. Genau. Wie in der Kirche aufgewachsen? Im Kloster. Also ich bin, meine Eltern waren beide alkoholabhängig. Mhm. Und die konnten für mich nicht sorgen. Ja. Sodass ich zu Paters gebracht worden bin, in einer katholischen Kirche, die mich dann erzogen haben bis zu meinem 4. Lebensjahr. Verstehe, jetzt ist es klar. Mhm. Und danach bin ich bei Pflegeeltern gewesen, also die haben mich abgegeben. Mhm. Und bei meiner Pflegemutter sind Dinge passiert, die halt, sag ich mal, für ein Kind sehr, sehr schlimm sind. Und Zwischenfrage, wenn du bis zu deinem 14. Lebensjahr in dem Kloster warst, dann hast du dich da ja schon wirklich sehr eingelebt gehabt. Das war ja quasi dein Zuhause. Warum gibt man einen 14-Jährigen dann nochmal zu Pflegeeltern? Ja, weil ich halt auch in einem Heim gewesen bin, weil ich hatte davor, meine Pflegemutter hat mir sehr wehgetan. Sie ist mit der Situation selber nicht zurechtgekommen, weil sie halt auch, sag ich mal, ein bisschen psychisch labil gewesen ist. Nee, das ist jetzt ein Missverständnis. Du hast mir gesagt, dass du bis zu deinem 14. Lebensjahr... Ja, ich kannte die, genau, bis zu 14, aber ich bin... Warst du im Kloster? Immer wieder, genau, aber ich war dann auch Zusammenhang mit dem Heim, sorry. Ja, das verstehe ich immer noch nicht so. Wie meinst du im Zusammenhang mit dem Heim? Du warst in einem Kloster, ich frage dich nochmal ganz klar, du warst bis zum 14. Lebensjahr bei Patern in einem Kloster. Genau. Du warst nicht in einem Heim, du warst bei den Patern. Im Kloster und im Heim, also mit beiden. Es war wie meine Familie. Du warst auch noch in einem Heim. Ja, genau. Gut, erzähl mal weiter. So ganz klar ist es mir noch nicht, aber ist ja auch egal. Also ich bin mit vier Jahren dann ins Heim gekommen, habe immer bei den Paters gewesen, die haben mich dann auch katholisch erzogen. Mhm. Und ich habe Kontakt gekriegt zu den Satanisten, also zu der Gothic-Szene und Satanismus. Mhm. Und daraufhin, dass mein Vater, mein leiblicher Vater, ich habe die dann mit 14 kennengelernt, verstorben ist bei dem Zirkus, so habe ich dann eine Anbetung gemacht, dass ich meinen verstorbenen Vater mit ihm sprechen konnte. Du hast Anbetung gemacht? Wo, wie hast du Anbetung gemacht? Mit wem? Ich habe einen Freund gehabt, der dem Satanismus angehört. Mhm. Und der Toten erwecken konnte. Der Tote erwecken konnte? Genau. Oder kann. Ich habe ihn seit 10 Jahren jetzt nicht mehr gesehen, mein Freund. Und dann? Und dann saß ich mit ihm an einem Abend in dem Wohnwagen und habe ihm gesagt, ich möchte meinen verstorbenen Vater wieder sehen oder mit meinem verstorbenen Vater sprechen. Wie alt war der Freund damals? Mein Freund war damals, ich bin 24 gewesen, er war 27 Jahre alt. Er war 27 Jahre alt? Er war 27. Und du warst 14 Jahre alt? Nee, 24, Domian. Ich war beim Zirkus damals. Ach so, jetzt bist du schon wie weitergesprungen. Ja, ich kann jetzt meine ganze Lebensgeschichte nicht erzählen. Ist ein bisschen würdig. Okay, du warst mittlerweile schon 24, okay. Genau, und ich habe ich habe den ersten Kontakt zu Satanismus habe ich bekommen, wo ich 12 war. Und das habe ich ihm alles erzählt und hat er gesagt, ja, er könnte meinen toten Vater wieder erwecken. Also er könnte, dass ich ein Gespräch mit meinem verstorbenen Vater führen kann. Was heißt denn erwecken? Ja, er hat in sich, er hat eine Reise innerlich gemacht, sodass er komplett weggetreten war. Und dann, sag ich mal so ein paar Minuten später, wir haben eine Kerze angezündet und hat er dann Worte gemurmelt, die ich kaum verstanden habe. Und dann in dem Moment sind seine Augenlider sind hochgegangen. Und ich habe dann gesehen, er reagiert gar nicht mehr auf mich und habe dann auch mit meiner Hand vor ihm rumgefuchtelt, als er es nicht zurückgezogen, auch bei einem, also mit der Faust, wo ich so gemacht habe. Und hat er auf einmal zu mir gesagt, so, ich bin jetzt da, was möchtest du denn von mir? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte dich sprechen, ich wollte dich mal wieder sehen. Mhm. Und dann habe ich ihm Fragen gestellt und habe zum Beispiel über meine Mutter damals, über meine Kindheit, dann habe ich ihm Sachen also gefragt. Ich habe meinem Kollegen nie erzählt, zum Beispiel, wann mein Vater geboren ist oder wann er gestorben ist. Dann hat er mir auf einmal die Antworten gegeben und hat mir dann auch das Datum gesagt und hat gesagt, ob ich ihn denn verarschen will. Ich wüsste das doch ganz genau. Mhm. Und es ging dann eine Zeit lang weiter, bis er dann irgendwann wieder zu sich gekommen ist und mein Kumpel konnte sich von gar nichts mehr dran erinnern. Okay, das war so ein tranceartiger Zustand, wie ja, man das genau. Oft von Medien hört, die Kontakt aufnehmen zum Jenseits oder wie immer man das nennen mag. Mhm. Aber dieses war kein normales Medium, das war ein Satanist. Ja. Du bist jetzt 37 Jahre alt. Hast du heute immer noch Kontakt? 37, ja. Hast du heute immer noch Hast du Kontakt zu Satanisten immer noch? Ja, ich lebe den Satanismus. Ich bin jetzt seit 3 Jahren aus der Kirche ausgetreten. Du lebst den Satanismus? Ja. Was heißt das? Ich lebe meine eigene Freiheit. Ich lebe meine eigene Einstellung. Okay, das ist noch kein Satanismus. Die eigene Freiheit leben, die eigene Einstellung mache ich auch. Lucifer hat aber trotzdem gesagt, dass wir Menschen so sein dürfen, wie wir sind. Weil ich habe zum Beispiel viele Regeln gehabt in der Kirche damals. Also ich bin da für mich auch selber ausgetreten, sodass ich nicht sagen muss, okay, ich darf jetzt nicht das machen zum Beispiel. Oder ich darf jetzt nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt schlecht denke, dann hieß es gleich zu mir in der Kirche, dass es böse ist. Das darf ich nicht machen. Also früher von meiner Pflegemutter her und alles. Mhm. Oder dass ich zum Beispiel gerade auch, was mich interessiert hat, vieles, dass ich auch gesagt habe, wer ist eigentlich der Teufel oder was lebt er eigentlich? Dass ich sozusagen für mich selber sage, dass ich, ich sage für mich selber, dass der Teufel das Licht in die Welt bringt, er ist ja der Lichtträger. Du sagst, der Teufel bringt das Licht in die Welt? In die Seelen, also er ist der Lichtträger. Er war der ranghöchste Engel, ne? Also, das heißt im Klartext, du betest Satan an. Was heißt direkt anbeten? Ich mache meine Rituale, aber ich tue jetzt nicht direkt Satan anbeten. Also ich glaube an ihn. Ist das für dich dein Gott? Ich sage nicht, dass Lucifer mein Gott ist. Ich sage nur, es ist meine Einstellung, mein Leben, das, was ich selber leben kann, die Freiheit leben kann. Also ich aber du gehst davon aus, dass Lucifer ein höheres Wesen ist. Dass er der ranghöchste Engel ist, ja. Der ranghöchste Engel. Ja. Aber neben dem ranghöchsten Engel gibt es dann ja noch etwas, was da drüber steht. Was steht denn für dich ja, über? Das ist ja dann Gott. Das ist der Drei. Ich sage ja nicht, es ist Gott, sondern es ist der Name, was wir Menschen gegeben haben. Ich sage, das ist der Drei ist. Also der ist? Ja, genau. Ist der Geist. Also der sozusagen der Vater und der Sohn halt in dem Moment. Was zeichnet denn deiner Auffassung nach Lucifer oder den Teufel aus? Es sagt mir aus, dass er die Freiheit dem Menschen gibt, weil ich sag auch so, dass zum Beispiel früher, ich will jetzt nicht bekehren, aber dass wir halt in einem Paradies gewesen sind und wir haben ja nichts anderes als wir wussten nicht, was wir machen und daraufhin hat Eva ja den Apfel genommen und hat dadurch ja die Erkenntnis bekommen. Ja gut, das sind schöne Märchen aus einem dicken Buch. Dass ich meine, mein freies Leben selber richten kann, wie ich es will, ohne. Okay, aber braucht man dafür Luzifer? Der Glaube ist das für mich, ja. Warum? Du kannst doch auch so dein, du kannst auch so dein freies Leben, so wie Millionen andere Menschen das auch tun können. Ja, aber kannst es, du gibt dein mir, Leben es gibt mir die Kraft. Es ist für mich ja, mich spricht das an, dass ich dadurch ja, weil ich vielleicht auch ein bisschen was brauche, meine Rituale zum Beispiel. Klar, ich kann jetzt auch ein Ritual anders feiern, aber was sind das für Rituale? Das sind zum Beispiel Naturrituale, dass ich in der Natur den Ritual feiere um Kraft, dass ich Energie für mich selber bekomme, für den Alltag. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden, das machen auch ganz viele Leute. Die gehen gerne raus in die Natur und saugen die Kraft der Natur auf. Kraft, ja, aber so ist es für mich, ja, für mich meine Energie, wo ich dann halt sage, ich habe das halt kennengelernt durch Gott. So sage ich jetzt halt, ich verkörper meine Energie halt durch Luzifer, durch das Licht. Es ist ja nicht, dass Luzifer das Böse verkörpert. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Er verkörpert nicht das Böse. Nee. Wer verkörpert denn das Böse? Ja, der Mensch selber, das Gute und das Böse. Dadurch, dass ich richten kann, mache ich was Böses oder tue ich was Gutes im Moment. Im Moment kann ich ja selber entscheiden, tue ich Böses oder tue ich Gutes. Da hast du dir aber schön, ein Konstrukt zusammengebaut. Ja, finde ich schon. Ja, ich habe ja viel, dadurch, dass ich auch viel erlebt habe, weißt du, ich habe... Lass mich fragen, damit, wozu dieses komische Konstrukt Luzifer? Du kannst all das, was du gerade gesagt hast, könntest du auch eigentlich nur Gott zubilligen und über Gott erfahren. Ja, aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt gelernt, dass... Gott ja eigentlich nur wollte oder nicht wollte, aber er hat ja nur, dass ich als Mensch, sage ich mal, immer nur bete. Aber für mich gehört einfach neben dem Beten noch viele Dinge dazu. Zum Beispiel, dass ich ja leben kann, ohne zu sagen, ich darf das nicht. Weil ich habe so vieles mitgekriegt von meinen Eltern, die haben mich katholisch erzogen. Ich darf meine Pflegeeltern nicht mehr. Ja, wir wollen mal ganz klug unterscheiden zwischen dem puren Glauben und der Institution Kirche. Mhm. So, du könntest ja sagen, ich habe einen puren Glauben an Gott, an Christus oder wie immer man das nennt und lebe so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Wozu brauchst du dann Luzifer? Ja, für meine eigene Energie vielleicht, weil ich eben auch denke dadurch, dass ich eben dadurch die Freiheit habe, frei zu entscheiden, ist das gut für mich oder ist das schlecht. So, weil ich habe Anton LaVey auch gelesen. Er hat das ja auch in sein Buch geschrieben. Ja, wenn ich mich recht erinnere, aus meinen Bibelzeiten, ist Luzifer dargestellt als das Böse, als der gefallene Engel. Und das ist ja eben schade, dass eben für mich, ich finde es ja eben, weil er ist ja nicht das Böse. Mhm. Gut, das hast du jetzt für dich so entschieden und dann ist das so. Ich würde es mir, weil es ist ja im Moment nicht das Böse, ja. Gut. Dann nehmen wir das mal so hin als deinen Glauben, Thomas. Jeder nach seiner Fasson, wie der alte Friedrich das schon gesagt hat. Mhm. Vielleicht ist es auch wirklich erklärbar aus deiner katholischen Sozialisation, dass du in eine solche Gedankenwelt hineingekommen bist. Wir halten nochmal zum Schluss fest, so wie du Luzifer siehst, siehst du ihn nicht als das Böse. Nee, ich sehe ihn als den Lichtträger. Das heißt, Luzifer würde sich, so wie du ihn interpretierst, würde sich von allen bösen Dingen dieser Welt, von Kriegen, von Terror, von Diktatoren distanzieren? Ja, er möchte. Also ich sagte, er möchte es ja nicht, dass eben genau Kriege oder dass das passiert. Danke für deinen Anruf und dass du uns ein bisschen so aus deiner Glaubenswelt erzählt hast. Ja, ich bedanke mich auch und wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön, Thomas. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. So ihr Lieben, das war natürlich jetzt der perfekte Vorlauf für meinen Programmhinweis für Mittwoch. Mittwoch heißt nämlich unser Thema, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Gott. Ganz einfach Gott. Und ich frage euch, glaubt ihr an Gott? Und an welchen Gott glaubt ihr? Und warum glaubt ihr an Gott? Vielleicht glaubt ihr auch an mehrere Götter. Das wird ja immer so gesetzt in unserer Gedankenwelt, dass es nur einen Gott gibt, aber vielleicht gibt es ja ganz viele. Wie stellt ihr euch Gott vor? Gebt ihr Gott oder dem Höheren Schuld an irgendetwas in eurem Leben oder vielleicht auf der Welt? Hat Gott schon einmal zu euch gesprochen und könnt ihr mir das erklären und beschreiben? Und ich möchte natürlich mit der Gegenwelt sprechen, mit Leuten, die das alles für Humbug halten. Die sagen, das ist ein Hirngespinst, dieser Gott. Das sind Gedanken des Menschen. Gott findet nur im Menschen statt. Gott gibt es gar nicht. Also, wenn ihr gerne mit mir über das Thema Gott sprechen wollt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin sehr interessiert an euren Anschauungen und euren Meinungen. Wenn sie auch sehr ungewöhnlich sind, das gehört eben auch dazu, zu dem Thema. Meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft vor der Sendung am Mittwoch oder während der Sendung an. Gott ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute ist das Thema frei. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an das tolle Publikum gestern Abend in Essen. Ich bedanke mich für den schönen Abend mit euch. Das war ein tolles Erlebnis. Vielen Dank. So, hier ist Elisabeth. Die Elisabeth ist 54. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass ich mit dir sprechen darf. Guten Morgen, Elisabeth. Mein Problem ist einfach, ich bin seit 2,5 Jahren geschieden. Ja. Habe 3 erwachsene Kinder. Mein Ex-Mann hat eine neue Partnerin, wo ich gar nicht mit klarkomme. Ich liebe ihn immer noch. Denke jeden Tag an ihn. Und meine Frage ist einfach, wie schaffe ich es, diesen Menschen aus meinem Herzen zu bekommen? Wie oft hast du noch Kontakt mit ihm? Wie oft? Vielleicht einmal im Monat. Und dann bin ich diejenige immer, die anruft. Sind das dann nur Telefonate? Das sind nur Telefonate, ja. Und er ist im Moment glücklich? Ich denke mal, dass er glücklich ist. Er gibt mir zur Antwort. Das muss er mir nicht erzählen. Wir sind getrennt und ich will immer noch über die Probleme sprechen, die wir hatten. Und bin da gar nicht mit fertig, mit der ganzen Angelegenheit sozusagen. Weshalb ist es eigentlich damals vor 2,5 Jahren zur Trennung gekommen? Er ist fremdgegangen. Und ich habe ihn immer wieder darauf hingewiesen. Und habe ihn immer, wie soll ich sagen, immer wieder beschimpft. Er hatte mit der Frau, mit der er fremdgegangen ist, hatte er Schluss gemacht. Er ist wieder zu mir zurückgekommen. Mhm. Bei jeder Kleinigkeit habe ich ihm das wieder vorgeworfen. Und er sagt, er kann da nicht mit leben, mit diesen Vorwürfen. Mhm. Es tut ihm leid. Es war ein Fehler seinerseits. Und ich konnte ihn einfach nicht verzeihen. Mhm. Und dann? Ja, dann ist er wieder gegangen. Wieder zu der Frau? Nein. Nee. Dann ist er wieder ausgezogen, aber nicht zu dieser Frau. War er denn vorher auch ausgezogen schon mal zwischenzeitlich? Zwischenzeitlich, ja. Ist aber dann wieder eingezogen. Mhm. Ja, und das Problem von meiner Seite war einfach immer, dass ich ihn immer wieder beschuldigt habe. Oder obwohl er gesagt hat, es tut mir leid. Ja, richtig. Ich konnte ihn einfach nicht verzeihen. Ging es da damals um eine Frau? Oder gab es mehrere, immer wieder mal? Es gab immer wieder mal welche, ja. Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir waren zusammen 35 Jahre. 35 Jahre. Und nach dem wievielten Jahr der Gemeinsamkeit fing das bei ihm an? Ich würde sagen, so nach 6 Jahren. Nach wie viel? Nach 6 Jahren. Nach 6 Jahren schon? Ja. Und dann ging das die ganze Zeit immer wieder mal und hin und her. Dann waren wieder ein paar Jahre Ruhe und dann ist er wieder mal fremdgegangen. Dann habe ich rausbekommen. Du hast es zufällig rausbekommen? Ja, zufällig, genau, richtig. Er hat es immer abgestritten, aber ich habe es dann rausbekommen, ja. Und beim letzten Mal ist er dann gegangen? Ja, ist er gegangen, genau. Und er hat die Scheidung auch dann eingereicht. Und dann war für ihn klar, jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Ich will nicht mehr. Richtig, ja, genau. Hast du irgendwie Kontakte und dass dir irgendjemand, ja gut, die Kinder sind der Kontakt, erzählen die dir etwas über sein jetziges Leben? Nein, überhaupt nicht. Sprecht die sind alle drei erwachsen, die studieren alle drei in verschiedenen Orten. Und das Thema darf ich zu Hause gar nicht ansprechen oder ich darf den Namen gar nicht erwähnen. Dann sagen meine Kinder, halt mich da raus. Ach, die wollen damit gar nichts zu tun haben. Die wollen da gar nichts mit zu tun haben. Aber die haben gleichzeitig Kontakt zu dir und zu ihm. Ja. Was glaubst du, auch wenn sie sich so äußern, auf welcher Seite sie stehen? Ich glaube eher auf meiner Seite. Mhm. Aber sie äußern sich nicht und erzählen dir auch nichts. Sie äußern sich nicht, nein. Das heißt, sie haben zu dir noch nie mal so klare Worte gesprochen, wie sie die ganze Sache bewerten. Doch schon. Sie kennen die ganze Sache ja auch. Die haben das ja auch mitbekommen. Mhm. Die sind ja auch erwachsen. Sie sagen, das ist nicht okay, so wie mein Ex-Mann sich mir gegenüber verhalten hat. Aber sie können es natürlich nicht ändern. Ne? Mhm. Und sie sehen mich traurig und weint und ja, mhm, und sagen, schließ da endlich mit ab. Mhm. Wir wollen da nichts mehr drüber wissen oder nichts mehr drüber hören. Mhm. Und du stehst alleine da mit deinem Schmerz. Ja, genau. Und wagst es wahrscheinlich überhaupt niemandem mehr zu erzählen, weil die alle sagen, komm, hör mit den euren Kamellen auf. Ja, genau, richtig. Warum liebst du ihn immer noch? Mhm. Vergess ihn endlich. Er ist fremdgegangen und er hat es gar nicht verdient und ja. Mhm. Und dann denke ich, dauert das so viele Jahre, bis man einen Menschen vergessen hat? Elisabeth, ich glaube, dass es manchmal viele, viele Jahre dauert, bis man einen Menschen überwunden hat, mit dem man sehr lange zusammen war. Manchmal ist das so. Man kann natürlich immer ein bisschen dazu beitragen, dass es schneller geht, indem man diese alten Gefühle versucht, von sich wegzudrücken. Und man kann es schlimmer machen, indem man sich immer wieder in die Gefühle hineinsteigert und in Erinnerungen schwelgt und so weiter. Aber dass es manchmal sehr lange dauern kann, das ist ja ein Verlust. Du hast ja einen ganz großen Teil deines Lebens damit verloren. Du hast ja Jahrzehnte mit diesem Mann verbracht. Aber es waren ja auch, weiß Gott, nicht nur gute Zeiten. Ja, richtig. Was ich so entscheidend finde an der Geschichte, ist gar nicht ja mit dem Fremdgegangen und hin und her, das ist wirklich alles jetzt vorbei. Was ich ganz entscheidend finde, Elisabeth, ist, dass dieser Mann, der mal dein Mann war, dich offensichtlich nicht mehr liebt. Richtig, ja. Das ist genau. Mein Verstand sagt es ja auch und dann denke ich immer wieder, ach, ja, vielleicht ist er doch nicht glücklich in der neuen Beziehung. Vielleicht kommt er doch irgendwann zurück. Ja. Aber ich weiß, mein Verstand sagt mir, nein, er wird nie wieder zurückkommen. Ja, und das Erste, was ich dir dringend, dringend, dringend raten will, ist, dass du da nicht mehr anrufst. Das ist genau der Fehler, den man dann nicht machen darf. Damit reißt du immer wieder die alte Wunde auf. Du bist immer in der Position des Kleineren, des Bettelnden, des Klammernden. Und das ist eine schlimme Position. Der schaut auf dich herab, wenn du ihn anrufst. Wahrscheinlich gehst du dem sogar auf die Nerven. Ja, ich gehe mit Sicherheit auf die Nerven. Siehst du, wenn du das so sagst. Weil ich ja immer wieder, wenn ich anrufe, immer wieder sage, ja, was er alles verkehrt gemacht hat. Elisabeth, tu es dir doch nicht an. Tu dir doch diesen Schmerz jedes Mal nicht an. Damit bewirkst du überhaupt gar nichts. Nichts, null. Und dann denke ich, ist er dann nicht auch traurig, wenn ich ihn anrufe? Nee, der ist wahrscheinlich wütend und denkt, hoffentlich gibt die Alte bald Ruhe. Ich sag's mal so wirklich betont böse. Ja. Und erzählt wahrscheinlich bei seiner neuen Partnerin richtig von dir und zieht auf dem Leder. Nein, also wenn es irgendeinen Sinn hätte, dass du ihn zurückgewinnen könntest, dass du deinen Schmerz eher verarbeiten könntest, so, dann würde ich ja sagen, ja, mach es. Aber all das ist nicht gegeben. Du kriegst ihn so nicht zurück, nie und nimmer, und du kannst deinen Schmerz nicht damit zu überwinden versuchen. Keinesfalls, weil es wirft dich jedes Mal zurück. Mhm. Ist es nicht so, dass jedes Telefonat wieder ein Rückschritt ist? Ja, sicherlich, klar. Ja. Ich heule jedes Mal und sage, warum soll er nicht wissen, dass es mir so schlecht geht? Mhm. Elisabeth, das ist tragisch. Das ist ein Verlust, das ist wie, als wenn jemand gestorben ist, wenn man eine Beziehung verliert. an der man gehangen hat. Allerdings hilft, ich finde, du solltest dir allerdings auch immer wieder vor Augen halten, dass er ja auch kein Bilderbuch-Ehemann war. Ja. Das hilft auch, wenn man sich wieder hineinsteigert in die Sehnsüchte, wie war es doch so schön und all das, wie könnte es sein, dann gibt es sicher viele, viele Situationen, die dir auch in Erinnerung kommen, die nicht schön waren. So, und er ist weg. Er liebt dich nicht. Das ist der Satz. Du bist dem egal. Ich habe ihn mal gefragt. Ich sage, bin ich dir so egal? Da sagt er, nein, du wirst mir nie egal sein. Ja, natürlich. Wenn man sein ganzes Leben miteinander verbracht hat, sagt man natürlich nicht, du bist mir scheißegal. Aber als Partnerin bist du dem egal. Der will dich nicht mehr. Das ist ganz hart, aber das muss man sich einhämmern. Das muss man sich wirklich diszipliniert einhämmern. Sonst kommt man nicht aus sowas. Ich habe den Eindruck bei dir, dass du dich immer zum Kreis drehst. Das mache ich auch. Ich drehe mich immer wieder im Kreis. Genau. Das ist auch so. Und der erste Schritt, dich aus dem Kreis zu befreien, ist, da nicht mehr anzurufen. Das ist schon ein großer Erfolg, wenn du das jetzt ein halbes Jahr nicht mehr tust und dass du das geschafft hast. Es sind die kleinen Schritte, die einen von so etwas wegbringen. Die Traurigkeit wird wahrscheinlich noch lange bleiben. Das Verletztsein, die Traurigkeit, die Sehnsucht, all das. Aber ich sage dir, wenn du diese Schritte wirklich bewusst von ihm weggehst, wirst du ein Erfolgserlebnis nach einer gewissen Zeit haben und du wirst froh darüber sein, dass du es gemacht hast. Wenn du es überhaupt nicht schaffst alleine, dann kannst du dir natürlich auch professionell ein bisschen Hilfe holen. Ja, hab ich auch schon überlegt. Ja, wenn alle Stricke, ich meine, ich finde, dass man das schon alleine versuchen sollte. Aber wenn du alle Stricke reißen, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Sollen wir uns schon mal so verabreden, dass du nicht mehr anrufst? Ja. Das wäre doch schon mal ganz gut. So, und für die anderen schlimmen Situationen oder wenn alle Stricke reißen, möchte ich, dass meine Psychologin noch mal kurz mit dir spricht. Ja, das wäre sehr nett. Ja, dann ruft die Heike dich gleich an und alles Weitere im Hintergrund. Okay, vielen Dank auch fürs Gespräch. Von Herzen alles Gute, Elisabeth, und auf dass du mehr nach vorne gucken kannst und nicht immer nach hinten gucken musst. Okay. Alles Gute. Vielen Dank Tschüss. Auch. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Ich hatte übrigens so eine Interpretation von Lucifer noch nie gehört, wie der Thomas das gerade erzählte. Vielleicht können wir das ja am Mittwoch in der Themensendung auch nochmal vertiefen. Hier ist Micha. Micha ist 54. Guten Morgen, Micha. Moin. Ja, hallo. Hallo, Micha. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich bin seit 32 Jahren drogenabhängig. Ich habe, man sagt Späteinsteiger. Ich habe erst mit knapp 25 angefangen. Was hast du genommen? Heroin. Ich bin direkt voll eingestiegen. Ich habe zwar vorher ein bisschen mit Speed und Haschisch und sowas, aber das war halt alles nicht. Und dann bin Heroin ich war's. Mit, ja, genau. Das war's. Und das hast du exzessiv konsumiert? Exzessiv. Mhm. Zuerst geraucht und nach, ich sag mal, einem Dreivierteljahr, weil ich so schöne, super Venen hatte, habe ich dann gespritzt. Effektiver. Erstmal. Und tja. Konntest du denn in all diesen vielen Jahren bis heute, du bist heute 54, konntest du einen was man so ein normales Leben mit Familie und Beruf nennt, konntest Familie du das... Familie habe ich nicht, ne. Ja, konntest du einem Beruf nachgehen? Beruf bin ich bis vor, ja, mehr oder weniger, bis vor vier Jahren noch nachgegangen. Und was hast du gemacht? Alles Mögliche. Ich bin LKW gefahren, ich habe an der Maschine gestanden, ich war Schweißer angelernt, ja. Lackierer, Und alles Mögliche. Universell. Du bist LKW gefahren, als Drogen. Teilweise unter Drogen. Ja. Was ja eine Katastrophe ist. Ich bin froh, dass da nichts passiert ist, ehrlich. Hast du durch... Privat. Ja? Privat im Auto gefahren bin oder so. Ich bin froh, dass da nie was passiert ist. Mittlerweile habe ich natürlich keinen Führerschein mehr. Mhm. Und das ist auch gut so. Hast du dir die ganzen Sachen während dieser Zeit durch diese Jobs, allein durch die Jobs finanziert? Ja, auch. Also zum größten Teil, am Anfang auf jeden Fall. Sagen wir mal die ersten 10 Jahre. Ja, und hinterher? Nach den ersten 5 Jahren ein bisschen gedealt, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber nicht großartig jetzt in irgendwelche Dinge eingestiegen, was man normalerweise, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, normalerweise, ja. Was wären denn große Sachen? Ja, wirklich groß dealen, wirklich große Sachen abziehen oder Einbrüche oder wie auch immer. Ja. Das habe ich... jetzt haben wir über die Anfänge gesprochen, so über die ganze Zeit. Ja, ja. Wie ist die Lage heute? Heute ist die Lage so, dass ich ziemlich fertig bin, auch gesundheitlich. Konsumierst du denn immer noch? Ich habe gerade was vor mir liegen. Ja. Aber wie finanzierst du es jetzt, da du nicht mehr arbeitest? Ich sag mal, teilweise über Freunde. Ja gut, die schenken dir das aber auch nicht auf Dauer. Nein, natürlich nicht. Ich versuche das immer irgendwie so hinzukriegen, dass ich das irgendwie zurückzahlen kann. Ob das mit Arbeit ist oder helfen oder wie auch immer. Das heißt, du drehst keine krummen Dinge im Moment? Nee. Ich habe in der ganzen Zeit nicht großartig krumme Dinge gemacht. Ich habe das immer so versucht, okay, das ist auch so eine Sache. Entweder man ist Junkie oder man ist kein Junkie. Entweder man entscheidet sich dafür oder nicht. Hast du dich denn... Ich bin immer... Ja, das ist das. Ich habe mich nie richtig dafür oder dagegen entschieden. Ich glaube, du hast dich schon dafür entschieden, indem du es immer wieder gemacht hast. Aber du hast dich nie dagegen entschieden. Ja, aber auch nicht dafür. Du hast dich gehen lassen. Ich habe mich, ja, natürlich. Mhm. Und du lässt dich heute immer noch gehen? Immer noch. Mit 54? Ich habe nicht mehr, ja, ich habe nicht den, wie soll ich das sagen, ich habe nicht den Arsch in der Hose, klare Stellung zu beziehen. Entweder ja oder nein. Warst du denn irgendwann mal in einer Behandlung? Ja, natürlich. Dreimal. Dreimal? Ja, ich habe 3 Therapien gemacht. Wie erfolgreich waren die Therapien jeweils? Also, die erste war relativ erfolglos. Dann habe ich eine Partnerin gefunden, die mir das Gefühl gegeben hat, dass es sich lohnt. Und dann hat das auch 2 Jahre. 2 Jahre war ich clean. Immerhin. Aber dann, ja, immerhin. Mhm. Naja, trotzdem könnte man mich, also ich würde mich heute in den Arsch treten, weil ich die Beziehung aufs Spiel gesetzt habe. Und die ist kaputt gegangen. Ja, natürlich, ja klar. Mhm. Jetzt also lebst du alleine? Ich bin alleine, ja. Ich gehe keine Beziehung mehr ein. Lebst von Hartz IV? Richtig. Mhm. Ja, nicht Hartz IV. Mittlerweile bin ich Rentner. Ach so. Gehe aber davon aus, dass du dann eine sehr geringe Rente bekommst. Ne? Ja, natürlich. Genau. Und das bisschen Geld gibst du dann für das Zeug aus. Wie viel konsumierst du denn pro Tag? Ja, es ist so. Ich muss nicht. Aber wenn ich Geld über habe und alles Geld, was ich über habe, das gebe ich dann dafür aus. Mhm. Und da ist ja sowieso nicht viel. Und dann bin ich bis zum 5. oder bis zum 10. Ich will nicht sagen, dass ich dann in Saus und Braus lebe, aber danach ist dann wieder alles den Bach runter. Das heißt, was haben wir heute für ein Datum? 7. Den 7. Oder 8. Haben wir schon. Du bist noch in der Saus und Braus Phase. Naja. Den letzten Tag. Mhm. Ja. Mensch, Micha. Ich weiß. Aber ich komme da alleine nicht raus. Ich habe, wie gesagt, ich bin mal... Alleine sollst du auch gar nicht. Alleine musst du ja auch nicht da rauskommen. Du musst es nur alleine, nur alleine dagegen entscheiden, wie du gerade richtig gesagt hast. Für den Rest gibt es ja Hilfen genug. Naja, richtig, Hilfen genug. Die habe ich ja auch alle gehabt. Hast du die aufgegeben schon? Ich hab mich aufgegeben. Das heißt, du wirst jetzt bis zu deinem Lebensende so dich durchwursteln und vermutlich früher, viel früher sterben durch den Drogenkonsum? Ja, das sowieso. Und das ist dir alles egal? Was heißt egal? Das ist mir nicht wirklich egal, weil einerseits habe ich das Gefühl, ich habe noch was. Irgendwas ist noch. Ich bin nicht einfach nur so auf der Welt. Mhm. Ich habe auch schon vielen Leuten geholfen. Ich habe wirklich schon, das ist jetzt keine Protzerei, keine Prahlerei. Ich habe mindestens 4 oder 5 Leuten das Leben gerettet. So, also habe ich meine Aufgabe ja eigentlich erfüllt. Aber ich glaube, da kommt noch was. Ich weiß nicht was, aber es kommt noch was. Aber das ist doch schon mal ein interessanter Gedanke. Ja, eben. Deswegen bin ich hier. Noch hier. Ich habe einmal versucht, dem ein Ende zu machen, weil ich wirklich keine Lust hatte. Aber sogar dafür bin ich noch zu blöd. Wie bist du sozial eingebettet? Stichwort... eingebettet. Ich habe eine eigene Wohnung. Ist zwar nicht, wie soll ich das sagen? Ich gucke mich gerade um. Ist zwar nicht... Ist gerade kein Loft in Friedrichshain, aber es ist okay, es ist deine Wohnung. Das ist für mich okay, genau. Das ist doch schon mal ganz gut. Wie sieht es mit Freundschaften aus? Freundschaften sind meistens Interessengemeinschaften. Mhm. Es geht darum, was zu trinken oder halt irgendwie zu konsumieren. Mhm. Das heißt, es gibt keinen ganz engen Menschen an deiner Seite. Doch, einen. Einen Freund. Das ist erst seit kurzem. Mhm. Und konsumiert der auch? Der gibt mir wirklich Kraft und mit dem kann ich reden. Mhm. Mit dem, ich habe dem beim Umzug geholfen. Mhm. Und konsumiert der auch? Nein. Aber der weiß, was du tust und was du getan hast. Ja. Was sagt der zu dir? Ja, hör auf. Aber das sagt er nur einmal. Ne? Der weiß auch genau, wenn der mir da Moralpredigten halten will oder sowas. Mhm. Bringt nichts. Ne? Was würde denn was bringen? Was kann dich denn motivieren? Ich bräuchte einen Halt. Ich bräuchte also nicht meine eigene Wohnung, meine eigenen 4 Wänden, sondern ich bräuchte, wie soll ich das sagen, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich verstanden werde. Mhm. Sowas wie Familie, die ich nie gehabt habe. Die kann man natürlich jetzt schwer herzaubern mit 55. Natürlich. Aber immerhin hast du schon mal diesen einen Menschen, der dir Freund ist. Wie gesagt, noch nicht lange, aber Gott sei Dank habe ich dann den. Hege und pflege diese Freundschaft. Auf jeden Fall. Ist es ein Mann davon? Ein Mann, ja. Hat der eine Familie oder ist der auch alleinstehend? Der ist jetzt alleine. Der hat bis vor kurzem eine Familie gehabt. Mhm. Ja. Mhm. Mensch, Micha, wenn du jetzt auch schon so viele Sachen unternommen hast, wenn dir auch jede Moralpredigt am Arsch vorbeigeht, aber ich sag's trotzdem, es geht um dein Leben. Und es geht darum, dass du das Gefühl hast, das finde ich einen ganz interessanten Gedanken übrigens, oder ein interessantes Gefühl, was du mir da geschildert hast, dass du irgendwie für was noch zunutze sein sollst hier auf der Welt. Irgendwas kommt noch. Du hast schon einige gute Sachen geleistet, wie du es gerade erzählt hast. Vielleicht stehen da noch ein paar andere wichtige Sachen bevor. Eben. Und die kannst du nur leisten, wenn du einen klaren Kopf hast. Wenn ich fit bin, klar. Ja. Was spricht dagegen, noch einmal in eine Klinik zu gehen? Mit der Klinik, das habe ich irgendwo aufgegeben. Aber ich bin die letzten 7, 8 Jahre, wo ich gearbeitet habe, bin ich im Programm gewesen, Subotex-Programm. Ja. Und das war wirklich super. Damit bin ich super klar gekommen. Okay, das könnte man dann ja nochmal machen. Ja, aber das Problem ist, dass ich sag jetzt mal, am Arsch der Welt wohne. Und dieser Typ, der Arzt, der das Programm macht, der wohnt am anderen Arsch der Welt. Wie weit auseinander? Ach, das ist nicht weit. Das sind vielleicht 15 Kilometer. Naja, aber es verbindet. Ja, okay. Ich habe versucht damals, Fahrrad in der Woche bin ich mit dem Bus dahin gefahren, kein Thema. Mhm. Danach bin ich mit dem Fahrrad dahin gefahren, aber dadurch, dass meine Herzprobleme sind, habe ich das nicht mehr geschafft. Ich habe das wirklich nicht mehr geschafft. Okay. Weißt du, drei Stunden gebraucht, um da hinzukommen. Geld für den Bus ist da, wenn du keine Drogen mehr konsumierst. Nicht mal. Es geht auch so. Es gibt hier so ein Programm, Multi-Ticket, Multibus-Ticket. Okay, also das Problem ist lösbar. Ja. Dann gestatte dir selbst kein Aber mehr. Ja. Dieses Aber macht einen wahnsinnig. Natürlich gibt es immer ein Aber, das weißt du selbst genug. Ja. Irgendwann muss das Aber zur Seite geschoben werden. Ich könnte auch meinen Kumpel da einspannen, dass der mich amt. Er ging sich ja nur ums Wochenende. Ja. In der Woche bin ich da hingekommen. Hm. Micha, wir können da gar nicht weiter drüber reden. Ich glaube, du weißt genau und ich weiß genau. Die Nächsten. Ich will dich gar nicht loswerden. Ich wollte nur sagen, wir beide wissen, dass du das für dich entscheiden musst. Naja, klar. Für deine Lebensperspektive. Naja, klar. Dass du die nächsten, du kannst noch locker, flockig 30, 40 Jahre vor dir haben. Ist ja egal, wir müssen nicht spekulieren. Aber du kannst noch eine gute Zeit vor dir haben, eine saubere, eine cleane Zeit. Das weißt du. Ja, das weiß ich. Willst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, wenn sie Zeit hat. Für dich hat sie Zeit. Okay. Das verspreche ich dir. Dann bitte ich dich aufzulegen. Ich lege jetzt auf. Du legst auf und wartest, bis die Heike dich zurückgerufen hat. Alles klar. Aber du musst es entscheiden. Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Glück. Tschüss. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich durchkomme. Lieber Micha, viel Glück wünsche ich dir. Ja, tschüss. Ich auch. Ciao. Und mach weiter. Dankeschön, tschüss. Hier ist Monika. Monika ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Dorian. Hallo Monika, um was geht's bei dir? Ach ja, es geht darum, dass ich morgen in die Klinik muss und ein bisschen Angst habe. Was ist los? Warum musst du in die Klinik? Ich habe Borderline-Depression. Ich habe ganz laut hier geschrieben, wenn es um sowas ging. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Borderline, Depressionen und ja, noch etliche andere Sachen. Angst und Panikattacken. Achso, das heißt, du gehst ja in eine psychiatrische Klinik. Ja, genau. Zum ersten Mal? Nee, schon des Öfteren, aber das ist jetzt halt eine Auffrischung, eine DBT-Auffrischung. Was heißt DBT? Den Fachbegriff habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay, dann... Auf jeden Fall geht es darum, dass der Borderliner wieder lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen, mit Stress. Eben halt, was den normalen Menschen nicht so belastet wie ein Borderliner. Mhm. Macht sich die Borderline-Erkrankung bei dir bemerkbar? Also du meinst jetzt, womit ich mir den Schaden zufüge? Zum Beispiel, ja. Ich reiß dir meine Zehennägel raus. Du reißt dir die gesamten Zehennägel raus? Ja, ich knibbel da so lange dran rum, bis die bluten, bis es draußen ist. Und dann hast du gar keine Nägel mehr auf den Zehen? Ich habe, von 10 Zehennägel nur noch 9. Also bei einem kommt nichts mehr auch nach. Da ist das pure Fleisch? Ja. Das tut sehr weh. Mhm. Aber das soll ja auch wehtun. Mhm. So funktioniert das ja bei der Erkrankung. So doof es klingt, ja. Mhm. Wie lange machst du das schon? Seitdem ich denke. Seitdem du denkst. Also als Jugendliche hast du schon angefangen damit. Ja. Bezieht sich das nur auf die Zehennägel, sondern auch auf die Fingernägel auch. Fingernägel, die rupfe ich mir nicht raus. Das ist einfach nur, dass ich sie mir fast bis zur Schmerzgrenze halt runterknibbel. Wie kamst du auf die Idee, die Zehennägel rauszureißen? Das hat sich durch einen doofen Zufall einfach mal ergeben. Kannst du es mir beschreiben, was du empfindest, wenn du das tust? Du empfindest ja Schmerz. Nein, also am Anfang nicht, weil mich irgendwann mal anfange zu dissoziieren, sprich mich in einen Zustand von, ich glaube, manche nennen sowas auch Meditation, begebe. Also ich vertiefe mich in diesen knibbelnden Zustand, sprich ich fange irgendwann mal an zu knibbeln und vertiefe mich eben halt und ich merke das am Anfang gar nicht. Und dann irgendwann mal einen Tag später tut es erstmal weh so richtig. Ich merke nur, dass Blut fließt, ich verarzte mich dann dementsprechend und dann ist auch gut. Mhm. Ist das für dich, wenn es dann passiert ist, ein Gefühl der Erleichterung, eine Entspannung? Auch, ja. Mhm. Das sind ja richtige Wunden, die da entstehen. Kannst du dich immer selbst alleine verarzten oder musst du auch mal ins Krankenhaus deshalb? Nö, ich war noch nie im Krankenhaus deshalb. Das mache ich immer selber. Und da entstehen keine Vereiterungen oder Entzündungen oder dergleichen? Wenn ja, operiere ich mich selber, sozusagen. Du behandelst das selbst, du operierst es selbst. Ja, wenn ich merke, dass da noch ein Stück übrig geblieben ist, dann nehme ich eine Schere, pull da so lange dann rum, bis ich den Eiter raus habe und das tatsächliche Stück auch noch. Aber deine Füße sind dann ja auch kein schöner Anblick. Nein, definitiv nicht. Das heißt, wenn es Sommerzeit ist, schämst du dich? Bin ich die Einzige, die hier quasi nur Socken trägt, genau. Ja. Du bist 32 Jahre alt. Ja. Du hast ja schon so lange, sagst du. Wie hast du bisher gelebt? Fangen wir mal an, Stichwort Beruf. Kannst du einem Beruf nachgehen? Nein. Bist du noch nie einem Beruf nachgegangen? Doch, aber mir wurde nahegelegt, mich vom ersten Arbeitsmarkt fernzuhalten und mich eher auf den zweiten Arbeitsmarkt zu konzentrieren. Was hast du denn mal auf dem ersten Arbeitsmarkt gemacht? Kassieren, Regal verräumen, verschiedene Tätigkeiten, sag ich mal, die man so als, in einer Leihfirma halt so, ohne irgendwas gelernt zu haben, machen kann. Und auf dem zweiten Arbeitsmarkt, was hast du da gemacht? Da war ich noch nie, im Endeffekt. Was heißt das überhaupt genau, zweiter Arbeitsmarkt? Menschen mit seelischer sprich körperlicher Behinderung wurde mir so gesagt. Also eine Tätigkeit, die für diese Menschen geeignet ist. Genau. Ah ja. Zum Leben und zum Erwachsensein und Werden gehört ja auch dazu, dass man sich irgendwann verliebt, eine Beziehung eingeht. Hast du so etwas schon erlebt in deinem Leben? Ja. Aber? Du sagst das so, das Ja klang so skeptisch. Ich habe im Moment keine. Das heißt, zu der Erkrankung kommt auch noch das Gefühl des Alleineseins. Ja. Du lebst in einer Wohnung auch alleine? Ja. Ja. Gibt es denn noch Kontakt zu Verwandten oder Eltern? Zu meiner Mutter. Wie geht die Mutter mit der Situation um, die ja sehr schwierig für alle Beteiligten ist? Sagen wir es mal so, also sie sagt mir, sie hat irgendwo, akzeptiert. Aber sie grübelt immer, was wäre wenn, ne? Es kommt zu der Borderline-Erkrankung auch noch eine Depression. Ja. Das heißt also eine Mehrfachbelastung, die du ausgesetzt wird, die der du ausgesetzt. Ich habe auch noch Angst und Panikattacken, Schlafapnoe, also ich habe ganz laut hier geschrien. Jetzt gehst du morgen in die Klinik. Für wie lange ist das geplant? Es hieß 6 bis 8 Wochen. Hast du mit einem solchen Klinikaufenthalt schon eine Erfahrung? Ja. Was genau machen die da in der Klinik mit dir? Man wird halt am Anfang es ist ein fester Tagesrhythmus, dass man halt wieder in Quark kommt, sag ich jetzt mal. Und es ist ja Einzeltherapie, Gruppentherapie, Gesprächstherapie, Kunst- oder Musiktherapie. Mir erscheint als Laie, wenn ich mir vorstelle, du bist so multiple erkrankt, hast so viele Dinge, die dich belasten. Schafft man das zu bewältigen in 6 bis 8 Wochen? Nein. Also in meinen Augen nicht, aber das sieht die Klinik scheinbar anders. Gehst du denn mit voller Überzeugung dorthin? Ja. Ja. Weil es auf jeden Fall ein Versuch ist, vielleicht wieder etwas mehr Stabilität in dein Leben zu bekommen. Richtig. Also ich glaube dir, Monika, dass dir da etwas mulmig ist. Und vor allen Dingen, wenn du auch schon Erfahrung gemacht hast und vielleicht das sogar ein bisschen kritisch siehst. Aber siehst doch mal vielleicht von der Seite, dass es wirklich eine Chance ist, ein Stück nach oben zu kommen, ins Licht wieder zu kommen. Und ich höre ja auch, wie du mir das so schilderst, dass dir das sehr schwer fällt, das ganze Leben, und dich sehr belastet alles. Tja, ich hab schon mal... Bitte? Naja, es sollte schon mal so sein. Monika, meine Sendung ist gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich möchte auf jeden Fall dir anbieten, dass die Heike dich gleich nochmal anruft, meine Psychologin. Ist das okay? Ja, danke. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir alles Gute und toi, toi, toi für den Klinikaufenthalt und gute Nacht. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Andreas Fulford. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Ciao.